Wie hieß das doch vor vielen Jahren? Jeder Stoß ein Franzos, jeder Schuss ein Russ. Es sprach der Bourgeois zum Proleten: Es geht um dein Vaterland. Sein Vaterland?